C. Übung 2. Mehr als nur ein Hobby? 2a. Hören Sie das Interview mit dem jungen Eisschnellläufer Jakob Meißner einmal ganz. Dann hören Sie es noch einmal in Abschnitten und beantworten Sie die folgenden Fragen. Jakob, du bist heute wieder einmal deiner Konkurrenz davongelaufen. Was ist das Geheimnis deines konstanten Erfolgs? Naja, immer bin ich auch nicht erfolgreich. Zum Beispiel in Innsbruck letztes Jahr, da bin ich gestürzt und konnte nur den 4. Platz belegen. Was nach einem Sturz immer noch eine gute Leistung ist. Ja, klar, aber unser Training konzentriert sich auch oft darauf, mit kritischen Situationen in einem Wettkampf fertig zu werden. Wenn man solche Situationen nicht übt, gibt man im Ernstfall zu schnell auf. Stichwort Training. Wie viel trainierst du? Ich bin auf einem Sportgymnasium. Da haben wir vor Unterrichtsbeginn jeden Morgen 2 Stunden Training. Dazu kommt 3-mal in der Woche noch das Abendtraining, auch jeweils 2 Stunden. Und die Wochenenden sind eigentlich auch selten frei. Oft gibt es da Wettkämpfe oder wir sind im Trainingslager. Was macht ihr im Sommer? Da könnt ihr doch nicht auf eine Eislaufbahn. Im Sommer machen wir hauptsächlich Ausdauertraining und wir fahren Inliner. Das ist ein guter Ersatz für die Schlittschuhe. Das Trainingsprogramm klingt hart. Wie kommst du denn bei diesem großen Zeitaufwand noch zum Lernen? Bisher ging das ganz gut, denn die Lehrer an einem Sportgymnasium sind das ja gewohnt und nehmen auf unser Training Rücksicht. Aber jetzt bin ich im vorletzten Jahr und schreibe nächstes Jahr Abitur. Da ist schon eine Menge zu tun. Oft sitze ich bis Mitternacht und lerne. Hast du jemals daran gedacht, aufzuhören? Hattest du mal keine Lust mehr, dich so anzustrengen? Klar, das kommt immer wieder vor. Aber ich brauche das auch, die ständige Bewegung, die Herausforderung und den Kick bei den Wettkämpfen. Ich denke, ohne meinen Sport würde ich mein Leben inzwischen wirklich langweilig finden. Und wie ist das mit den Mädchen? Hast du denn Zeit zum Ausgehen? Dazu habe ich immer Zeit. Ich lerne schon viele Mädchen kennen. Die finden das toll, dass ich so ein guter Sportler bin. Aber an so einer richtig engen Beziehung hatte ich bisher noch kein Interesse. Und können wir uns darauf freuen, dich bei den nächsten Olympischen Spielen zu sehen? Das ist definitiv mein Ziel. Ob ich bis dahin meinen Trainingsstand optimieren kann und ob auch alles andere passt, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall bin ich noch jung genug, dass es eines Tages klappen sollte.